fest wie ein Gott. Nicht ganz Hephaistus war's, jedoch ein Goldschmied wie dieser Kardiak. Sein Schmuck erreicht den Prunkmeister von Florenz und übertrifft ihn. Amuf, wie die von ihm reden, indes das schöne Bild mit eigenen Augen gesehen sei. Eure Schönheit stets von neuem mich erstaunt, die Lippen sind gewölbt, den Bogen gleich von Cupido gespannt, jedoch der Weile fliegt im Bauch und trifft das Herz. Die das Volk ihm zollte, auch Mitleid beigesellt. Die Spangen, die wunderbaren Gehänge, das Gold von ihm gewogen, das sind sie immer versenkte, alles wird befleckt mit Blut. Kommt zu Kardian, geht mit dem Schmuckstück jubelnden Herzens. Plötzlich wird umschwirrt, die Luft um ihn erkost. Ein Schatten steigt vom Hintergrunde auf. Der Besitzer, versunken noch in Schönheit, er wird geschwächt, sein Fuß versucht zu fliehen. Schon ist ihm aber ein gestoßen ins Genick. Der Mörder raubt den Schmuck und wie ein Geier verschwinden in die Höhe, trägt ihn nach vorn. Marie seufzt unter der Fülle vom Verbrechen. Doch keine sind geheimnisvoll wie diese. Unter sich vielleicht entstehen sie die Handwerkstatt des armen Kardiak. Sie lauern, gleich geht Ruf, so wie ein Vogelpfiff von einem End der Stadt zum anderen. Dieser hat den Schmuck, ermordet ihn. Schönen geht wieder einer hin und wird vermordet. Als mein Leben. Ihr hütet nicht. Nichts, auch nicht den Tod, auch nicht den Tod. So bringt mir das Schönste, was Kardia geschuf. Heute um Mitternacht steht meine Tür.